Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn Tim Klüssendorf begrüßen. Den Mann, der vielleicht den gerade härtesten Job in der deutschen Politik hat, finde ich, ist nämlich Generalsekretär der SPD. Eine Aufgabe von fast biblischer Dimension, könnte man sagen, denn es geht um so eine Art wundersame Geldvermehrung, mit der die SPD wieder erfolgreich werden soll. Denn einerseits muss der deutsche Sozialstaat dringend reformiert werden, andererseits darf es keiner merken. Und so redet sein Chef Lars Klingbeil davon, dass es keine Denkverbote geben darf, während seine Chefin Bärbel Baas so tut, als wäre das Ende der telefonischen Krankschreibung gleichzusetzen mit der Abrissbirne des deutschen Sozialstaates. Vivian Timmler hat darüber neulich den schönen Satz geschrieben: Gehen Sie bitte weiter, es gibt hier nichts zu sparen. Genau so klingt es tatsächlich. Die Frage ist, wie soll das gehen? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schön, Moin, dass Sie bei uns sind. Ja, Dagmar Rosenfeld, die heute bei uns zu Gast ist, fiel dazu neulich im Podcast Machtwechsel, den sie sehr erfolgreich mit Robin Alexander führt, der Gedanke ein, das sei alles so aus der Zeit gefallen, dass sie bis in die 90er Jahre zurückdenken müsse, nämlich an die lustige Du-darfst-Werbung, aus der die SPD, so sagt sie das jetzt, macht: Ich will so bleiben, wie ich bin. Einerseits, sagt sie, reden alle ständig von der neuen Zeit. Andererseits soll alles möglichst beim Alten bleiben. Die FAZ titelte dazu in dieser Woche mal wieder die Frage: Wozu braucht es eigentlich noch die SPD? Das ist hart. Die Frage ist: Ist es auch berechtigt? Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, und apropos neue Zeit: Christian Mölling ist heute unser Gast aus gutem Grund. Die Münchner Sicherheitskonferenz beginnt am Wochenende, wirft ihre Schatten voraus. Und auch da geht es um diese neue Zeit, um die Frage, ob Putin die Ukraine möglicherweise tatsächlich so bekommt, zumindest das, was er will, weil er Trump angeblich einen, Achtung, 12.000 Milliarden Dollar Deal angeboten hat. Und es geht um die ganz grundsätzliche Frage, was denn eigentlich noch der Westen ist und was es, besonders heikles Thema, was es wirklich bedeuten würde, wenn wir uns selbst atomar bewaffnen müssten. Wie lange würde das eigentlich dauern? Was wären die Konsequenzen davor mit Blick auf die konventionelle Bewaffnung? Und wer hätte am Ende den roten Knopf? Wären das alle 27 oder nur die Franzosen? Viele Fragen. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Und all das führt auch direkt zu Elmar Thewissen, der uns jetzt aus Washington zugeschaltet ist. Schönen guten Abend, Elmar. Ich freue mich sehr. Hallo, lieber Markus. Hallo in die Runde nach Hamburg. Elmar, siehst mir nach. Wir werden gleich sehr, sehr politisch, aber ich muss dich erst kurz nach den Olympischen Spielen fragen. Was wurde eigentlich am Wochenende in Amerika am meisten diskutiert? Die Pfiffe für J.D. Vance in Mailand oder der Super Bowl? Was war's? Na, so viele haben in Amerika ja nicht mitbekommen, dass es diese Pfiffe da gab in Italien, Mailand, weil eben der Fernsehsender NBC da den Pegel ein Stück runtergedreht hatte. Also man war eigentlich auf Hilfe aus Europa angewiesen, von bekannten Freunden, von Familie, um möglicherweise zu erfahren, was da passiert ist. Aber es hat die Leute natürlich schon fasziniert und nicht gewundert, weil der Respekt gegenüber der US-Regierung weltweit dann doch tatsächlich Schaden genommen hat. Vielleicht schauen wir uns die Szene einmal kurz an. Ich habe das selber vom Fernseher live gesehen und dachte, oh Mann, ey, wo sind wir eigentlich angekommen, dass es jetzt zu solchen Szenen kommt. So klang das an diesem Abend. Schauen Sie mal. Es geht so ein bisschen immer in diesem Getöse auch da unter, man hört es trotzdem, vereinzelt die Pfiffe. Ich weiß von Leuten, die im Stadion waren, dass es tatsächlich ziemlich laut war. Hängt ja immer davon ab, wo die Mikrofone dann auch tatsächlich hängen. Was macht das eigentlich mit Amerika, die Tatsache, dass man so offen abgelehnt wird? Also ich sag mal, das kratzt natürlich am Selbstbewusstsein Amerikas, das eigentlich immer den Anspruch hatte, geachtet zu werden rund um den Erdball. Und wenn man sich an die Amtsantrittsrede von Donald Trump erinnert, war das ja einer seiner wichtigsten Punkte. Er hat gesagt, jetzt beginnt das goldene Zeitalter für Amerika und Amerika wird wieder rund um den Erdball respektiert werden. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Aber es entspricht natürlich auch ein Stück weit der Stimmung im Land, weil sich tatsächlich die Stimmung gegen Donald Trump auch gedreht hat, jedenfalls die Mehrheit der Amerikaner, und zwar eine sehr deutliche Mehrheit. Wir reden hier über fast 2/3 der Amerikaner, sagen eben, dass das Land auf dem falschen Weg ist und dass Donald Trump keine gute Politik macht. Mhm. Und auch, ich habe es eben schon kurz angedeutet, die Olympischen Spiele, Elmar, werden dann fast zwangsläufig politisch und plötzlich finden sich Sportler in der Verlegenheit. Ich meine, die wollen einfach nur das Beste abliefern, was sie können. Die haben 4 Jahre lang darauf trainiert und finden sich plötzlich in der Situation wieder, dass sie zu politischen Dingen irgendwie Stellung beziehen sollen oder gar ihr Land verteidigen müssen. Und so klingt das da. Ich bin tief erschüttert über das, was in den USA passiert. Ich denke, dass wir uns als Land darauf konzentrieren müssen, die Rechte aller zu respektieren und sicherzustellen, dass wir unsere Bürger und alle anderen Menschen mit Liebe und Respekt behandeln. Es sind gemischte Gefühle momentan, die USA zu vertreten. Es ist schwierig. Es passieren offensichtlich viele Dinge, die mir und vielen anderen Menschen nicht besonders gefallen. Ich repräsentiere das, was mit meinen moralischen Werten übereinstimmt. Nur weil ich die Flagge trage, heißt das aber nicht, dass ich alles repräsentiere, was in den USA vor sich geht. So, besonders das, Elmar, hat mich wirklich umgehauen. Wenn man Amerika ein bisschen kennt und weiß, wie patriotisch, auch unschuldig patriotisch Amerikaner sind, wie wichtig ihnen ihr Land ist, wie stolz sie auf diese Flagge, auf diese Nation sind. Wenn man das so hört, das wäre vor ein paar Jahren undenkbar gewesen. Wie waren denn die Reaktionen darauf? Ja, es entspricht auch ein bisschen dem Gefühl im Land, was selbst in der Magerbewegung an der einen oder anderen Stelle auftaucht. Wir haben beispielsweise bei Call-in-Shows mittlerweile Mager-Anhänger, die Donald Trump unterstützt haben, die sich dann tatsächlich live entschuldigen dafür, dass sie ihn dreimal gewählt haben, weil sie eben der Meinung sind, dass dieser Mann dieses Land nicht gut vertritt, weder auf der Weltbühne noch im eigenen Land. Es geht ein Stück weit auch um die Epstein-Akten natürlich dabei. Also man sieht, die Stimmung hat sich gegen ihn gewendet. Aber wenn jemand bereit ist, Kritik zu äußern, dann gerät er halt auch ins Visier des Präsidenten. Und Hunter Hess ist genau das passiert. Mhm. Donald Trump hat ihn ja dann beschimpft. Hat ihn einen Loser genannt, hat ihn, das ist sozusagen die übliche Reaktion. Ich habe mich gefragt, Elmar, da sehen wir auch, glaube ich, diesen Post. Wie kommt das bei den Amerikanern an, die ja umgekehrt sehr stolz sind auf ihre Athleten und die liefern ja auch richtig ab? Wenn dann der eigene Präsident auf diese Leute losgeht, wie kommt das im Land an? Ja, es ist natürlich gemischt. Also es gibt bestimmt eine ganze Menge Leute, die der Meinung sind, wenn man sein Land vertritt, dann sollte man die Kritik halt runterschlucken und nicht öffentlich äußern. Olympische Spiele sollen ja eben auch unpolitisch sein. Wir haben aber ja eine ganze Reihe von Athleten, nicht nur die zwei vorhin, sondern auch noch eine Reihe von anderen amerikanischen Athletinnen gesehen, die formuliert haben, dieses Land basiert auf Vielfalt, basiert auf Liebe und sich damit eben sehr deutlich unterschieden haben von dem, was stattfindet. Also es gibt viele, viele in Amerika, die ihnen zustimmen, die sich auch ein Stück weit schämen, die ihren Freunden, Bekannten in Europa sagen, es tut mir echt leid, das, was da passiert. Wir haben auch entsprechende Plakate in den Stadien ja bei den Olympischen Spielen gesehen von amerikanischen Fans, die sich entschuldigt haben. Aber es gibt eben auch einen stramm konservativen Teil in der Bevölkerung, der nach wie vor hinter dem amerikanischen Präsidenten steht und der Meinung ist, das gehört sich nicht. Also auf diese Weise international sein Land im Grunde genommen zu verhöhnen. Das ist die Bredouille, in der die mittlerweile wirklich alle stecken. Über die Halftime müssen wir noch kurz sprechen, Elmar, beim Super Bowl. Bad Bunny ist da aufgetreten. Zunächst mal, wer ist Bad Bunny und warum war das so wichtig? Das war ja auch ein Auftritt, der sehr kontrovers diskutiert worden war im Vorfeld. Warum? Ja, also Benito Antonio Martinez Ocasio ist ein 31-jähriger Latino-Rapper, so könnte man ihn nennen. Er kommt aus Puerto Rico, nennt sich Bad Bunny, in Anlehnung an ein Foto, das ihm gar nicht gefällt aus seiner Kindheit. Da hat ihn sein Vater mal in so ein Häschenkostüm gesteckt, hat er ein sehr grumpeliges Gesicht gemacht. Also mit diesem Titel oder diesem Namen tritt er auf und ist unglaublich erfolgreich, hat schon eine Reihe von Grammys gewonnen mit seiner Musik und eben vor kurzem einen Grammy wiederbekommen. Mhm. Und hat die Gelegenheit genutzt, um, ich sag mal, das F-Wort und dann Eis in Zusammenhang zu bringen auf der Bühne und hat sich damit den Zorn des Präsidenten zugezogen, eben weil er kritisch ist gegenüber dem, was Eis, die Einwanderungsbehörde, da treibt und der amerikanische Präsident. Die Show war, wer sie gesehen hat, einfach wunderbar. Also es war die Vielfalt Amerikas zelebriert und mit Amerika, das hat Bad Bunny auch sehr klar gemacht, ist eben nicht nur die Vereinigten Staaten gemeint, sondern hat dann aufgezählt all die Länder Süd, Mittel und Nordamerikas, die da eine Rolle spielen, die USA ziemlich hinten am Ende. Und hat nicht direkt Kritik geäußert, aber allein durch diese Darstellung klargemacht, dass Amerika auf Vielfalt beruht. Vielleicht schauen wir es uns einmal kurz an, war wirklich smart gemacht. Das ist der Teil, über den du gerade sprichst, Elmar. Bitte schön. God bless America! Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá. A my motherland, mi patria, Puerto Rico. Seguimos aquí. So, hier ist, glaube ich, die Reaktion des Präsidenten. Können wir uns einmal kurz angucken, Elmar. Er selber, glaube ich, hatte sich, also Trump, im Vorfeld dafür ausgesprochen, ihn auszuladen. Bad Bunny. Wie war die Reaktion hinterher? Er hat hinterher ihn beschimpft, hat im Grunde genommen gesagt, das war eine ganz schreckliche Halbzeitshow, die schlechteste, die es je gegeben habe, hat ihn eben auch heftig kritisiert. Aber die Wahrheit ist natürlich, Donald Trump scheint es ja geguckt zu haben. Und tatsächlich gibt es ein Foto aus Mar-a-Lago von diesem Club, dass da auf den großen Bildschirmen die Halftime-Show ganz normal gelaufen ist, obwohl man vorher ja gesagt hatte, man würde sie boykottieren. Eine alternative Halbzeitshow gab es von Kid Rock, dem Musikstar und anderen, die da aufgetreten sind. Aber die ist nicht geguckt worden, sondern in erster Linie ist eben diese Halftime-Show von der Super Bowl mit Bad Bunny geschaut worden. Und wenn man weiß, wie viel amerikanische DNA das ist, wie wichtig das ist, auch da wieder irgendwie völlig traurig, was daraus geworden ist, so hart politisiert. Das heißt, es gibt im Zeitalter von Social Media mächtige Werkzeuge, um wirklich so viel Information in die Welt zu blasen, dass man eigentlich gar nicht dazu kommt, irgendwann mal über die wichtigen Dinge ernsthaft nachzudenken und zu reflektieren. Denn im Hintergrund gibt es ja immer noch den Krieg in der Ukraine, gibt es die Gespräche in Abu Dhabi. Ich habe das vorhin kurz zitiert, dieser 12, muss man sich auf der Zunge mal zergehen lassen, ein 12-Billionen-Deal, 12.000 Milliarden Dollar, das ist das, was Dmitriev offensichtlich, der Chefunterhändler von Putin, den Amerikanern anbietet. So hat es ja das Wall Street Journal schon vor einer ganzen Weile, ich glaube vor Weihnachten schon, berichtet. Damals wurde auch klar, dass es sehr viele russische Oligarchen gibt, die regelmäßig in Kontakt mit amerikanischen Top-Geschäftsleuten sind und umgekehrt. Man bereist gegenseitig die Länder. Das heißt, auf dieser wirtschaftlichen Ebene scheint es eine Menge Bewegung zu geben. Was ist dran an diesem Gerücht und was könnte das am Ende bedeuten? Ja, im Grunde genommen wissen wir jetzt nur die Zahl, das Preisschild gewissermaßen auf dem, was seit Monaten eigentlich schon rausgesickert ist. Wall Street Journal, Bloomberg News, die Gespräche, die es seit Februar letzten Jahres gegeben hat, dass man offenbar wieder gute Geschäfte machen will zwischen USA und Russland, in Teilen auf Rücken der Ukraine, auch auf Rücken der Europäer. Und dass das ausgehandelt worden ist bei diesen Gesprächen in Florida, vor allen Dingen aber auch bei den Besuchen von Witkoff in Moskau. Da sind ja Geschäftsleute am Werk. Steve Witkoff, Jared Kushner und auf der anderen Seite Dmitriev, der Chef des sogenannten Welfare Funds, also des Fonds der russischen Regierung. So, und diese 12 Billionen Dollar umfasst eben riesige Projekte, wo es auch um Energie geht. Wir wissen, dass Exxon, der Chef, schon Gespräche geführt hat mit Gazprom-Vertretern. Wir wissen, dass es ganz offenbar den Versuch von Wahlkampfspendern von Donald Trump, sehr reichen Amerikanern, schon gibt, eben sich zu beteiligen, zum Beispiel die Nord Stream 2 Pipeline zu kaufen von Russland, große Gasgeschäfte in der Arktis auch zu machen. Mhm. Auch da ist ein Wahlkampfspender von Donald Trump mit am Werk. Also hier zeigt sich eigentlich, dass es darum geht, durch gute wirtschaftliche Beziehungen mit Russland wieder Macht zu gewinnen und gleichzeitig aber wenig bis keine Rolle spielt, was das für die Ukraine bedeutet. Denn die Ukraine müsste möglicherweise dann für so einen Deal bereit sein, den kompletten Donbass aufzugeben. Mhm. Dann kriegt sozusagen dieser Sound so, stellt euch nicht so an, jetzt macht das endlich, kriegt dann jetzt noch mal eine ganz andere Konnotation. Herr Mölling, wie schauen Sie darauf? Das wäre ja eigentlich auch gleichbedeutend mit dem Ende der Sanktionen. Genau, man müsste dafür einen Teil der Sanktionen mindestens aussetzen oder unterlaufen. Ob das jetzt passieren wird. Im großen Stil. Im großen Stil. Ich glaube, deswegen ist es für Trump auch wichtig, dass man versucht, das zumindest den Schein zu wahren und erstmal jetzt diese Gespräche, an denen er sicherlich verleihen wird, dass er daran teilnimmt oder er die sozusagen zulässt, gucken, dass man einen Friedens- oder einen Waffenstillstand hinbekommt, der es dann ermöglicht, einen Teil der Sanktionen zu beenden. Das ist ja auch das, was in den letzten Wochen und Monaten immer wieder im Gespräch gewesen ist. Und na klar, daran hat Russland ein Interesse. Ob die USA als Staat daran Interesse haben, weiß ich nicht. Aber Freunde von Trump haben daran auch ein Interesse, das ist klar. Die Russen müssen sehen, dass ihre Kassen wieder gefüllt werden müssen. Und gerade die Oligarchen haben in den letzten Jahren, seit die Sanktionen da sind, im Grunde genommen kein Geld mehr verdienen können. Und auch der russische Staat nicht mehr. Und die Europäer, Dagmar Rosenfeld, wo sind die Europäer? Was hören Sie im politischen Berlin über das, was da passiert? Die werden dazwischen zerrieben. Wir haben ja auch innerhalb der Europäer eine Debatte, wie künftig umgehen mit Putin. Also es gibt Macron, der ja dafür ist, direkte Gespräche zu führen. Das war interessant heute, ne? Ja. Kollegen der Süddeutschen, glaube ich, ne, war ein Interview. Er hat mehreren europäischen Zeitungen ein Interview gegeben, dass aber dieser Vorstoß, direkt mit Putin zu reden, um aus der Abhängigkeit der Amerikaner bei den Verhandlungen herauszukommen, der ist sogar schon älter, den hat er vor 2-3 Wochen schon mal deutlich gemacht. Mhm. Die Bundesregierung lehnt das ab. Die Bundesregierung hat eine klare Position. Sie sagt, wir sind hier nicht Vermittler, sondern wir sind an der Seite der Ukraine. Das hat Friedrich Merz von Anfang an klar gemacht. Und die Europäer insgesamt haben ja jetzt auch vor kurzem gezeigt, dass sie nicht bereit sind, die letzten Schritte zu gehen, was zum Beispiel das eingefrorene russische Vermögen angeht, das zu verwenden, um die Ukraine militärisch, finanziell zu unterstützen. Das hat am Ende ja nicht funktioniert. Auch dazu ist Europa nicht fähig gewesen. Mhm. Ist denn die Position der Europäer da so einheitlich und so klar, wie man sie uns versucht sagen, zu verkaufen? Ich schaue gerade zu Tim Klüsendorf, insbesondere in seiner Partei, vielleicht erst Frau Rosenfeld. Ich finde, dass die Bundesregierung da schon eine Position zeigt, die wichtigen Player zwischen Verteidigungsminister, Kanzler, Außenminister. Ich will es noch mal begründen. Ja. Adis Ahmetovic, der außenpolitische Sprecher der SPD, sagt, wir sehen, dass sich in Gesprächen zur Beendigung des Ukraine-Krieges wenig bewegt, dass wir als Europäer nicht mit am Tisch sitzen. Und dann später plädiert er dann dafür, neue Wege zu gehen und sagt, dazu gehört auch die Klärung der Frage, auf welcher Ebene durch wen der diplomatische Kontakt zu Russland gesucht werden soll. Das fand ich eine ganz bemerkenswerte Ansage. Ich sehe das aber eher als einen Konflikt, der innerhalb der SPD stattfindet, als dass er innerhalb der Bundesregierung stattfindet. Deswegen ist vielleicht Herr Klüsendorf, Herr Klüsendorf tatsächlich wollen Sie lösen? Der richtige Ansprechpartner. Also ich kenne die Äußerung und ich habe mit Addis auch selber darüber gesprochen. Er hat sich da ein bisschen missverstanden gefühlt, weil er gesagt hat, dass das natürlich nachgelagert ist. Also nicht in der akuten Situation, sondern natürlich in der Perspektive, wie man sowas wieder aufbauen kann. Im Moment sehe ich den Konflikt bei uns tatsächlich nicht so akut, sondern wir sind relativ stabil in dem, was die Bundesregierung gerade auch vorträgt. Und da kann man auf die SPD gerade auch zählen. Das ist interessant zu sagen, ich sehe den Konflikt eher nicht so. Wir sind relativ stabil, weil es sehr viele Einschränkungen dafür, dass das angeblich eine so klare Position ist. Herr Lanze, ich will es nicht kleinreden. Es hat ja bei uns diese Diskussion gegeben. Genau. Und deswegen ist es ja auch komplett berechtigt, dass Sie diese Frage stellen. Wir hatten im letzten Jahr durch das Manifest, das ja große Kreise gezogen hat, diese Debatte. Aber deswegen, ich sage es nochmal, wir haben unterschiedliche Positionen in der Partei, aber jetzt gerade in dieser Situation sehe ich uns sehr geschlossen. Mhm. Herr Mölling, wie schauen Sie darauf? Ist das sozusagen die alte SPD, die Rolf Mützenich SPD, die da immer wieder durchkommt und sagt jetzt, aber lass uns doch mit denen reden, weil es ist ja ein geografischer Fakt, ja, Russland wird immer unser großer Nachbar im Osten bleiben, da können wir uns auf den Kopf stellen. Ja. Und irgendwann müssen wir mit denen wieder ins Gespräch kommen und die sind eine relevante Größe. Wir müssen uns mit denen ins Benehmen setzen, also, was ja auch eine nachvollziehbare Position ist, perspektivisch. Ja, also Russland ist erstmal kein Nachbar. Wir haben keine Grenze mit Russland. Das ist schon, da wird ja rhetorisch eine Nähe hergestellt. Ich weiß, war jetzt aber nicht meine Intention. Ne? Also, das unterstelle ich Wir haben oft darüber gesprochen, dass wir diese total wirklich unmittelbaren Nachbarn so lange übersehen haben, darauf spielen sie an. Und die unmittelbaren Nachbarn sind diejenigen, die am härtesten sagen, richtig, auf keinen Fall, wir wollen nicht wieder zurück. Und da haben ja ganz viele Parteien in Deutschland in den letzten Jahren immer gesagt, wir hätten eigentlich mehr auf die hören sollen. Richtig. Aber das hat bislang keiner gehört oder man versucht es nicht wahrzunehmen. Ich will das gar nicht in einzelnen Parteien verorten. Ich glaube, dass die Konservativen genauso ihre Romantiker haben über die Zeit, wie es damals gewesen ist. Ne? Nord Stream 2 ist ja eben schon gefallen. Ja, man könnte ja irgendwie dahin zurück. Diese Hoffnung gibt es immer wieder. Russland hat seine Position gegenüber der Ukraine und gegenüber Europa in keiner Art und Weise verändert. Es sieht sich im Konflikt mit uns. Es ist im Konflikt mit uns. Es trägt einen Konflikt hier in Europa auf deutschem Boden aus. Man kann gerne formal, wir haben einen deutschen Botschafter in Moskau. Mhm. Das sind die diplomatischen Kanäle, die wir erstmal haben. Und auf die würde ich mich erstmal verlassen, dass man immer wieder versucht, weil man sich auf das alte Monstrum oder die Monstranz, je nachdem, wie man es nimmt, man könnte alles durch Reden lösen, draufsetzt und sich nicht durch die Realitäten belehren lassen will, sagt, naja, aber irgendwie, man müsste einfach nur noch mehr machen. Und wenn es der deutsche Botschafter nicht schafft, dann macht es irgendjemand anders. Und dann fährt man nach Baku und glaubt, weil man mit jemandem redet, hätte man irgendwas erreicht. Das ist im Grunde genommen, glaube ich, das Problem, das wir weiterhin haben werden, dass diese Träume weiterhin existieren. Mhm. Träumen ist ja auch erlaubt. Elmar, an dich abschließend die Frage. Münchner Sicherheitskonferenz steht sozusagen vor der Tür und das eingangs gerade zitiert von Christian Mölling, die Frage, was wird das eigentlich in Zukunft sein, das, was wir Westen nennen? Ist es das, was dort wahrscheinlich verhandelt werden wird zwischen Europäern und Amerikanern und was wird die amerikanische Position sein? Naja, das Interessante ist ja eben, dass die Europäer zu Recht den Eindruck haben, dass sie gar nicht mitgestalten bei dem, was in Zukunft passiert, sondern Gegenstand der Gestaltung sind. Da verhandelt ja ein Geschäftsmann in Moskau über Tage über die Zukunft Europas, Steve Witkoff. Dann macht Emmanuel Macron noch den, wie ich finde, taktischen Fehler, dass er seinen außenpolitischen Berater Emmanuel Bonn nach Moskau schickt, quasi nicht geschlossen, gemeinsam irgendwie aufgetreten wird gegenüber Wladimir Putin. Da müssen sich die Europäer nicht wundern. Jetzt heißt das ja bei der Münchner Sicherheitskonferenz unter dem Motto Under Construction nicht, sondern Under Destruction. Genau. Also wir haben es mit einer Zerstörung der regelbasierten Ordnung zu tun. Und die Amerikaner sind eben mit dem Außenminister Rubio und einer Delegation vertreten, aber eben nicht mit dem Vizepräsidenten. Die werden zugucken müssen. Und es mehren sich die Anzeichen, dass möglicherweise auch in Sachen Iran es in den nächsten Tagen zu einer Eskalation kommen könnte oder wird, sodass auf einmal in München alle, die daran teilnehmen, über etwas diskutieren, was Donald Trump seit einem Jahr macht, nämlich die Welt nach seinem Willen zu gestalten. Also, wenn das beobachten, Elmar, danke dir ganz herzlich. Alles Gute dir nach Washington. Und ich würde gerne Dagmar Rosenfeld noch mal fragen. Elmar hat es ja gerade gesagt, der Vizepräsident kommt nicht. Es ist aber ein Jahr nach J.D. Vance. Nach diese Rede von J.D. Vance. Wir erinnern uns noch sehr genau, wie das war. Er fing an und machte so einen kleinen Scherz und alle lachten, weil der Scherz war okay. Und er meinte, es war wahrscheinlich jetzt das letzte Mal, dass dieser Saal hier gelacht hat. Und dann kam diese Kaskade. It's a new sheriff in town. Richtig, genau. Ja, es gibt einen neuen Sheriff in der Stadt. Ja. Wie sehr hat das diese Beziehungen jetzt schon verändert? Es hat zu einem großen Erschrecken geführt. Mhm. Damit hat damals niemand gerechnet. Also noch mal daran erinnert, J.D. Vance hat gesagt, das größte Problem sind die Europäer, es sind nicht die Chinesen, es sind nicht die Russen, es ist die Meinungsfreiheit, die hier in Europa unterdrückt wird. Es hat sich ja dann später fortgesetzt in der nationalen Sicherheitsstrategie der USA, die im Ende vergangenen Jahres veröffentlicht worden ist, wo auch noch mal nicht China, nicht Russland ist das Problem, sondern die Europäer, die Hoffnung werden auf populistische Parteien gesetzt, Europa aus dem Joch der Unterdrückung. J.D. Vance, der sich nicht mit Scholz damals getroffen hat, ne, in München. Man aber vergisst mit Alice das alles Weidel, immer so schnell, sondern mit Alice Weidel, um eine klare Botschaft zu setzen. Und wenn man, ich finde, wir haben gerade über das Interview von Macron gesprochen und er hat schon einen Punkt. Er sagt, es gibt immer die Momente des Erschreckens, also zuletzt der Grönland-Moment, so hat er es genannt. Genau. Und danach, wenn nichts passiert, wenn erstmal die Drohungen wieder weg sind, dann gibt es so eine Erleichterung und man hat das Gefühl, nach all der Aufgeregtheit und der Ankündigung von Handlungen passiert dann wieder nichts. Mhm. Und das ist die Lage, in der im Moment Europa ist. Ich meine, wenn Sie sagen Lage in Europa, er hat ja noch mehr gesagt in diesem Interview, sagt er, wenn wir nicht aufpassen, gibt es in fünf Jahren kein Jahren Europa mehr. Uns nicht mehr. Wie begründet er das? Ja, er begründet das, dass also Europa ist ja in sich auch, das ist ja das große Dilemma. Wir reden immer von Europa, genau. Der EU, die ist ja kein in sich geschlossenes Konstrukt. Und die Idee von Macron, ich will die gar nicht bewerten, die Idee von Macron ist, es muss viel enger zusammengearbeitet werden. Das fängt beim Finanziellen an. Also er ist für Eurobonds, für gemeinsame Schulden. Es geht weiter bei der Beschaffung von Militärgerät. Und das, dazu findet Europa aber nicht zu diesem ein, weil Europa auch unter, oder die EU, es gibt unterschiedliche Interessen. Die EU geht von Orbán bis Meloni über Macron bis Merz. Ich meine, das mit den Eurobonds, Herr Mölling, ich ahne, wer diejenigen sein werden, die am lautesten dann dagegen protestieren. Das sind wir Deutschen. Wenn wir natürlich sagen, okay, die Franzosen sagen das jetzt auch nicht so komplett ohne Eigennutz. Die sind, Pleite ist ein, glaube ich, eher noch zu kleines Wort. Steht das Wasser bis zum Hals und irgendjemand muss dann möglicherweise jemand dafür bezahlen. Das ist die große Angst sozusagen. Das wollen die Deutschen aus nachvollziehbaren Gründen nicht. Wenn wir über dieses Konstrukt sprechen, Herr Mölling, was Macron da macht, was versucht er da? Einerseits sagt er, lass uns mit Putin sprechen und andererseits läutet er quasi das Ende der EU ein. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Botschaften. Ich auch noch mal zur Erinnerung, er hat auch schon mal das Ende der NATO eingeläutet. Die Hirntod hat er sie damals genannt. Er hat die NATO für Hirntod erklärt. Ja. Da muss man sagen, damit hat er Gott sei Dank nicht recht behalten. Na, er hat ja nicht eingeläutet, also in diesem Fall nicht. Und das war damals eine Diagnose, die... Und das damals ist, ja vielleicht auch richtig war, ne? Ja, genau. Und es ist ja sozusagen nicht von der Hand zu weisen. Ich fand das Interview, das Macron gegeben hat, sehr gut und konnte bei wirklich vielem nicken. Hier geht es darum, dass Europa zerrieben wird, weil es eben nicht einheitlich dasteht. Also das, was Sie eben auch beschrieben haben. Und dass man in dieser Phase, in der die Welt komplett neu gestaltet wird, man eben keine Gestaltungsmacht hat, wenn man sich ständig auseinanderdividieren lässt. Und ist Macron eben Teil des Zersetzungsprozesses, wenn er sagt, ich fange jetzt wieder an, mit Putin zu reden und er unabgestimmte Dinge tut. Das ist verständlich, weil ich glaube, auf der einen Seite ist es tatsächlich was uns in Deutschland abgeht, nämlich dass man sagt, wir haben eine außenpolitische Vision, wir haben eine Idee, was passieren muss. Er hat mit dem Recht, was er sagt. Und gleichzeitig ist er innenpolitisch mittlerweile auch so geschwächt, dass er auch innenpolitisch nichts mehr erreichen kann. Die Frage ist, kann man das Positive aus der Rede rausnehmen und sagen, daraus nehmen wir den Impuls mit, dass wir Europa tatsächlich noch einmal neu denken müssen. Denn ich glaube, alleine das technokratisch zu beschreiben, was ja auch richtig ist, die Europäische Union funktioniert nicht, sie ist auch nur noch Teil einer Lösung. Denn Sicherheit in Europa wird auf alle Fälle die Ukraine, Großbritannien und die Türkei irgendwie auch beinhalten müssen. Stellt sich aber die Frage, okay, wie vermittle ich das nicht nur technokratisch in Institutionen, sondern warum bin ich bereit, dann doch noch mal dafür Herzblut und auch Geld zu investieren? Weil ich glaube, dass es mir danach besser geht. Also was ist die positive Vision Europas? Und die hat Macron vielleicht noch nicht geliefert, aber es wäre auch an uns, darüber nachzudenken und nicht nur Status zu bewahren. Ja, aber wenn man, interessant wird es ja immer, wenn man es mal dann ganz konkret anschaut. Die Griechen zum Beispiel, die sagen, okay, wir verstehen, dass die Ukraine dringend Luftverteidigung bräuchte, Patriots-Systeme, ja, darüber reden wir hier. Die geben wir aber nicht ab, weil die Türken, wir wissen nie so genau. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das NATO-Land Griechenland hat Angst vor dem NATO-Land Türkei. Das ist die Lage in Europa 2025. Ja, das war sie auch schon sehr, sehr lange. Genau. Das Problem ist, glaube ich, eher, wenn die Klammer, die das lange Zeit lang zusammengehalten hat, nämlich die Amerikaner jetzt rausgehen. Also die Amerikaner sind ja in der NATO sowohl Antreiber gewesen, als auch Konsensgestalter gewesen. Wenn die nicht mehr da sind, was passiert dann eigentlich mit diesen Konflikten? Sind Griechenland und die Türkei, wir haben ja auch andere Konflikte innerhalb Europas, sind die in der Lage, sich sozusagen wie Erwachsene zu benehmen. So. Oder aber müssen wir eine Sorge haben, dass diese Konflikte noch viel stärker wieder aufflammen und damit letztendlich dann Macron recht hat und sagt, die Europäische Union oder Europa zerlegt sich hier im Grunde genommen. Sie haben es vorhin gerade angedeutet, Herr Mölling, wirtschaftlich ist Europa ein Gigant, ist wirklich eine Riese. Militärisch sind wir das nicht. Und ich habe das eingangs mal rhetorisch gefragt, was würde das eigentlich bedeuten, wenn wir sagen würden, okay, jetzt machen wir das mit der atomaren Bewaffnung, mit dem Nuklearschirm. Das machen wir jetzt selber. Es gibt ja viele Forderungen, auch aus der deutschen Politik mittlerweile, das zu tun. Etwas, was, glaube ich, auch auf der anderen Seite für viele Deutsche unvorstellbar ist, dass wir selber plötzlich Zugriff auf Nuklearwaffen hätten. Wie lange würde das dauern, rein technisch, logistisch? Würde das überhaupt gehen? Also, gehen würde das natürlich. Wie lange brauchen wir, um sowas zu entwickeln? Darüber gibt es keine seriösen Schätzungen. Wir können jetzt eine Zahl greifen. 5 Jahre, 10 Jahre. Der entscheidende Punkt ist, haben wir den politischen Willen, das zu tun? Genau. Wenn wir den Willen haben, werden wir es auch ressourcenmäßig, es kostet ja auch viel Geld, werden wir es aber hinstellen. Und die Frage ist, wollen wir das tatsächlich? Und wenn man das will, dann muss man viele Fragen beantwortet haben und quasi die Konsequenzen des Besitzes und der Drohung mit Nuklearwaffen durchdacht haben und sagen, okay, ich komme mit jedem dieser Schritte eigentlich klar. Ich bin sozusagen in der Lage, jemandem anders glaubhaft zu machen, dass ich einen Atomkrieg gegen ihn führen würde, im schlimmsten aller Fälle. Richtig. Und das müsste ich versichern. Und ich glaube, ehrlich gesagt, also bei allem Vertrauen in die Bundesregierung, ich glaube, dafür ist Deutschland zurzeit noch nicht in der Lage. Denn das muss nicht nur eine Regierung machen, es ist eine Entscheidung einer Regierung, aber sie muss in einem demokratischen Staat von der Bevölkerung mitgetragen sein. Das heißt, ich habe erstmal eine lange Phase, wo ich ein Verständnis dafür erzeugen muss. Ich habe eben überlegt, mir fällt jetzt gerade ein Staat ein, in dem es gelungen ist, sozusagen das herzustellen. Das ist zum Beispiel Israel, ist ein Beispiel. Aber dieses Land hat von Beginn an unter einer existenziellen Bedrohung gelebt, genau, oder es zumindest so wahrgenommen. Das ist für uns ja quasi erst vielleicht seit 2022 der Fall. Das heißt, die Zweifel am politischen Willen. Die Frage ist, würde die SPD das mittragen, Herr Klüsendorf? Nein, also die Diskussion führen wir momentan sehr, sehr klar, dass das für uns nicht in Frage kommt. Und Sie mögen mich korrigieren, aber so wie ich das verfassungsrechtlich und auf Basis der internationalen Verträge einsortiere, auch mit Gründung der Bundesrepublik oder mit der Wiedervereinigung, die ja vor meiner Geburt war, ist das ja auch ausgeschlossen, dass Deutschland selbstständig im Besitz von nuklearen Waffen ist. Schöner Gedanke. Ich sag's nur. Also ich bin in einer Welt aufgewachsen, wo das für Deutschland ausgeschlossen ist. Und ich finde den Gedanken auch weiterhin richtig. Ich möchte auch nicht in einer Welt leben, in der Staaten immer weiter sich aufrüsten. Und ich meine, die meisten Staaten sind keine Nuklearmächte. Dann auch weitere Staaten noch dazukommen. Ja, sondern meine Überlegung ist, also ich meine, wir können uns jetzt lange über Bedrohungsszenarien austauschen, aber das Bedrohungsszenario, was ich für Europa und speziell für Deutschland sehe, ist ja sowieso viel naheliegender in der Destabilisierung der Infrastruktur, in der Destabilisierung unserer Demokratie, das, was alles jetzt schon passiert. Möglicherweise auch mit militärischen Angriffen, aber ich sehe auch die Notwendigkeit ehrlicherweise nicht für uns selbst, sondern im NATO-Bündnis, selbstverständlich. Aber wir können, glaube ich, unseren Teil auf andere Art und Weise beitragen. Ja, das NATO-Bündnis sind wir selber, ja. Und genau, der Bundeskanzler, wenn ich es mal jetzt so plastisch mache, hat einen von zwei Schlüsseln. Den anderen Schlüssel hat der amerikanische Präsident. Das heißt, wir sind als eines der Staaten, das Nuklearwaffen hier hat und die Trägersysteme, nämlich Tornado-Flugzeuge, hat natürlich mit an einer nuklearen Entscheidung beteiligt. Ich glaube, der Unterschied ist, könnten wir es uns vorstellen, rein politisch, es ohne die Amerikaner zu machen? Genau. Aber das, der Gedanke, den wir denken müssen. Und sogar national machen. Genau. Und die Frage ist, ich glaube, das Problem an der jetzigen Diskussion, so wo sie jetzt gerade wieder hochkommt, ist eine Art von Phantomdiskussion. Es gibt einen Phantomschmerz, weil wir glauben, die Amerikaner nehmen uns möglicherweise die Atombomben weg und wir erleben auf einmal öffentlich vorgeführt die Fragilität dieses Landes. Oh, und wir haben keine Antwort darauf. Und jetzt gibt es die Antwort der starken Männer. Ich glaube, die Diskussion wird zurzeit auch nur von Männern geführt. Na, dann bauen wir doch die eigene Bombe. Und dann senden sie so eine Vision der Stärke aus. Wenn die Bomben, ich bleibe mal in diesem plakativen Bild, wenn die Bomben heute weg sind, haben sie morgen keine neuen. Das heißt, sie haben erstmal eine lange Durststrecke, wo sie sich überlegen müssen, wie gehe ich damit eigentlich um. Und da helfen weder die Franzosen noch die Briten mit den kleinen Arsenalen, die sie tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt haben. Können Sie das mal ins Verhältnis setzen? Worüber reden wir da? Also, wenn wir jetzt das eine sind die Zahlen. Die Amerikaner haben über 1000 operativ einsetzbare Sprengköpfe, auch in unterschiedlicher, soll man sagen, unterschiedlicher Größe. Mhm. Ne? Also das heißt, von denjenigen, die ganze Großstädte zerlegen, bis diejenigen, die sie möglicherweise eher in kleineren militärischen Einsätzen nutzen. Dagegen haben Franzosen und Briten zusammen noch nicht mal 1000. So, das ist so das Größenverhältnis. Aber das viel Wichtigere ist ja, wie nutzen sie so eine Waffe eigentlich militärisch? Glaubt Putin, dass ein deutscher Bundeskanzler, männlich, weiblich, divers, egal, eine solche Waffe einsetzen würde? Denn nur dann können sie das Verhalten des Gegenübers, nämlich von Wladimir Putin, tatsächlich beeinflussen. Können sie dem Angst machen? Und da muss man sagen, zum jetzigen Zeitpunkt glaubt keiner, dass wir jemanden alleine zumindest Angst machen können, weil wir es nicht gelernt haben, das zu machen. Es ist lange Zeit lang, bis 2022, nicht Teil unseres Repertoires gewesen, so überhaupt über die Welt nachzudenken. Sie sagen, das fand ich ganz interessant, wenn man darüber nachdenken würde. Und es gibt noch mal viele, die im Moment genau darüber nachdenken. Und die Frage müssen wir uns auch stellen, was passiert, wenn die Amerikaner da ausfallen? Dann sagen sie, steht aber vor der Klammer noch mal was ganz anderes. Nämlich, man muss das sozusagen unterlegen mit einer harten Aufrüstung in Sachen konventioneller Waffen. Wie ist das gemeint? Das sowieso. Also, sie wollen ja eigentlich nicht in die Situation kommen, auf den roten Knopf zu drücken. Genau. Und wenn sie aber, angenommen, sind in einem militärischen Konflikt, je schneller sie an die Grenzen ihrer konventionellen Fähigkeiten kommen, umso näher rückt die Frage, ist jetzt der richtige Moment, auf den Knopf zu drücken. Mhm. Wenn Sie auf die amerikanische Seite gucken oder auch auf die russische Seite, haben die viele nicht-nukleare Optionen, mit der Sie diese Frage weit von sich wegschieben können erstmal. Und diese, man nennt das sozusagen die konventionelle Tiefe, die haben wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Und damit auch die Möglichkeit, nicht angemessen und auch sozusagen in einer gewissen Form eskalierend im konventionellen Bereich erstmal auf das zu reagieren, was möglicherweise über uns kommt. Also die Bombe alleine wird eigentlich eher, wir werden eher zum Sklaven der Bombe, weil sie uns Fragen aufzwingt, die wir eigentlich nicht mit Ja beantworten wollen, nämlich wir fangen an, einen Atomkrieg zu führen. Das ist aus der bekannten Logik heraus, wer als erster schießt, ist als zweiter tot. Ja. Diese Waffen existieren ja, um sie in Wahrheit niemals einsetzen zu müssen. Genau, wobei sie halt immer die Ambivalenz bei ihm gegenüber erzeugen müssen. Der muss glauben, dass im schlimmsten Fall sie doch bereit sind, sie einzusetzen. Ja. Frau Rosenfeld, mal, weil Herr Klüssendorf da so klar ist, was ich gut finde. Wie geht denn diese Debatte innerhalb der Bundesregierung tatsächlich und auch insbesondere innerhalb der SPD? Da bin ich zum Beispiel am Wochenende jemand wie Lars Klingbeil, der Sohn eines Bundeswehrsoldaten ist. Es ist immer ganz interessant, in dem Zusammenhang diesen Kontext mal herzustellen. Und sagt, es gibt hier keine Denkverbote. Wir müssen alte Mantra müssen wir einfach mal hinter uns lassen. Ob er das jetzt auf eine deutsche Atombombe bezogen hat, würde ich jetzt erstmal in Frage stellen. Er hat es ganz allgemein gesagt natürlich, aber möglicherweise gehört das dazu. Keine Denkverbote, ich meine, das heißt auch das. Ich glaube, so hat er es aber tatsächlich nicht gemeint, ohne in den Kopf von Lars Klingbeil gucken zu können. Die Denkverbote hat er mehr auf seine Partei und wie eine SPD in Zukunft sich aufstellen sollte, bezogen. Insofern, ich bin da auch, also in dieser Debatte, was da in der Bundesregierung tatsächlich läuft, da bin ich nicht drin. Mhm. Das eine ist ja, keine Denkverbote, ist ja richtig, aber dann gibt es ja auch ein Denkgebot, dann muss ich mir, wenn ich so Sie meinen, Thema, wir können uns eine bestimmte intellektuelle Faulheit nicht weiter leisten. Genau, also wenn ich dieses Thema in den Raum stelle und damit erstmal sozusagen mich ganz muskelmäßig toll fühle, dann bin ich aber denkvoll und sage, okay, was hat denn das alles für Konsequenzen? Nicht nur, was ich da technisch hinstellen muss. Das Technische ist in Anführungsstrichen einfach. Sondern die Frage ist, welche politischen Konsequenzen hat das? Und gerade wenn ich über eine deutsche Bombe rede, heißt das auch, dass ich das alleine entscheide. Also ich nicht, sondern der Bundeskanzler oder mit vielleicht zwei, drei anderen. Und das auch ohne meine europäischen Partner. Das heißt, ich muss mir sehr genau überlegen, noch bevor ich diese Bombe überhaupt besitze, wem drohe ich was an? Habe ich eigentlich dann noch Partner in dem Zusammenhang? Und wie finden die das eigentlich, wenn ich diese Bombe besitzen wollen würde? Wir haben jetzt schon Diskussionen in Paris und in Warschau, die sich Sorgen darüber machen, was denn eigentlich diese deutsche Aufrüstung zum jetzigen Zeitpunkt bedeutet. Und sie sehen Zwietracht. Sie sehen mit einer Renationalisierung der Verteidigungs, Planung sehen Sie Zwietracht. Also Sie bauen im Grunde genommen den Status Europas als Friedensprojekt zurück in Richtung Absolut. 45. Das ist exakt die Frage, die ich mir so häufig stelle. Wenn Macron sagt, dann gibt es in 5 Jahren keine EU mehr, dann frage ich mich immer, wie lange dauert es dann, bis dann Europa, die Nachbarn, wieder Angst vor Deutschland hätten, vor diesem wirtschaftlichen Riesen, der dann auch im Zweifel militärisch seine Muskeln spielen lassen könnte. Ein letzter Satz, vielleicht eine Koalition, die sich noch nicht mal traut, die Wehrpflicht wieder einzusetzen, dass die fähig ist, über eine Bombe zu diskutieren. Total guter Punkt. Wären Sie für eine Wehrpflicht, Herr Düsseldorf? Unangeschränkt, ohne Wenn und Aber, verpflichtend? Nee. Ich finde das Modell, was wir jetzt gewählt haben, gut. Und ich bin auch wirklich überzeugt davon, dass es funktioniert. Aber Sie wollen keine Wehrpflicht? Nein. Und wenn es nicht funktioniert? Wovon also, fast alle anderen ausgehen? Ich glaube, das hat sich auch ein bisschen geändert, weil der Zuspruch ja doch größer ist, als man eigentlich dachte. Also Boris Pistorius hat ja auch Zahlen vorgelegt, die eigentlich ganz zuversichtlich stimmen. Ich finde, also ich bin grundsätzlich da nicht dogmatisch, will ich schon sagen, aber ich finde, da jetzt der jüngeren Generation diese große Verantwortung aufzulasten, neben vielen anderen Verantwortungen, Klima, die Dinge, die wir auch in unserer Infrastruktur, Sozialstaat, Schulden, also man kann ja über vieles diskutieren, wo es auch einen großen Reformbedarf gibt. Und dann da auch noch zu sagen, also wir haben jetzt irgendwie unsere Hausaufgaben nicht gemacht und über Jahre hinweg nicht das erledigt, was man erledigen muss. Und jetzt müsst ihr dafür dranhalten und habt keine Wahl. Das finde ich falsch. Also dann bin ich eher noch bereit für ein gesellschaftliches Pflichtjahr, darüber zu reden. Mhm. Wir haben dazu noch keine Beschlusslage als SPD, aber das könnte ein Thema sein, womit man sich noch intensiver beschäftigen kann. Mich, und ich glaube nicht nur mich, hat das eben total gekriegt, als Sie sagten, ich bin ja nach der Wende geboren. Mhm. Und es ist wirklich interessant, dann in so ein Leben da mal reinzuschauen und sich damit auseinanderzusetzen. Und Sie waren da so klar eben bei der Frage Atomwaffen, nukleare Wiederbewaffnung, ja oder nein. Und ich bin auch schon Mitte 30. Also es ist schon auch wieder viel. Ja, ja, ist schon klar. Also. Sie selber, wären Sie bereit, Ihr Land im Zweifel zu verteidigen? Ja, das ist etwas, was sich bei mir total verändert hat. Also ich bin der erste Jahrgang, der durch die damalige Aussetzung der Wehrpflicht nicht... Da waren Sie auch dabei, ja. Genau, ich bin der erste Jahrgang, der nicht musste, habe meinen Bundesfreiwilligendienst dann aber trotzdem freiwillig gemacht. Und damals hätte ich mir das nicht vorstellen können, einen Wehrdienst zu leisten, aber mittlerweile schon. Also Sie würden freiwillig Dienst an der Waffe tun? Ja, wenn es um die Verteidigung des Landes geht. Und was ist das zentrale Argument? Sie dass ich das, was wir hier gemeinsam an Wohlstand, an Freiheit haben, an dem, was ich an unserer Gesellschaft so sehr schätze, dass ich das verteidigen würde, klar. Mhm. Interessant. So, die SPD verteidigt noch was, Frau Rosenfeld, nämlich den Sozialstaat. Ich habe vorhin Sie schon zitiert, Vivian Timmler, Kollegin von der Süddeutschen, die irgendwie schrieb, es ist irgendwie sinngemäß jetzt, ne? Wie seltsam, wie da sozusagen eine Partei auf neue Fragen, die sie stellen, alte Antworten, immer weiter versucht, alte Antworten zu geben und damit auch durchzukommen. Mhm. Wie haben Sie den Parteitag, die Diskussion um dieses neue Grundsatzprogramm wahrgenommen, das ja, glaube ich, erst das vierte, glaube ich, ne, Grundsatzprogramm ist, dass sich die SPD das vierte, werden. So wenig. Ja, da geht es wirklich jetzt Modersberg, mal. Modersberg, Berliner und Hamburger. So. Wie wird das jetzt heißen? Ja, noch ja. Aber seit der, ja. Wir haben festgelegt am Wochenende, dass es in Leipzig stattfinden Leipziger wird. Und Programm. Wir benennen die Programme nach dem Ort, wo es beschlossen wird. Deswegen Leipziger Programm. So, dieses Leipziger Programm. Man hatte zeitweise das Gefühl, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Also, welche SPD hatten da eigentlich zu uns gesprochen? Was, jetzt alte Antworten? Na, oder? Na, klar. Die von die von Bärbel Baas oder die von Lars Klingbeil? Genau, also ich habe an diesem Wochenende zwei SPDen erlebt. Also da war zum einen Bärbel Baas, die eine Parteivorsitzende, die die Rede gehalten hat. Da fühlte ich mich, wie eingangs zitiert, tatsächlich an die Du-Darfst-Werbung aus den 90ern erinnert. Ich will so bleiben, wie ich bin. Und das geht Sozialstaat festigen, sogar noch ausbauen. Mhm. Und das Ganze wird durch Umverteilung finanziert. Und diese Du-Darfst-SPD, die lief dann aber konträr zu dem, was Lars Klingbeil, der Parteivorsitzende, der andere, sagte, der nämlich davon sprach, dass sich die SPD Mantra vor sich hertrage und es braucht aber jetzt Veränderung. Ja. Sie müsse sich unbequeme Fragen stellen. Und der Status quo sei der Gegner. Und das fand ich das Faszinierende. Da war eben Bärbel Baas, die den Status quo verteidigte. Und danach kam ihr Kollege, der sagte, der Status quo ist der Gegner. Und im besten Fall kann man sagen, das ist eine Rollenteilung, die die beiden da angenommen haben, eine bewusste Rollenteilung. Und aus diesem Widerspruch, aus Reibung kann ja eine fruchtbare Debatte entstehen. Ich wage aber zu bezweifeln, dass die SPD in der Verfassung ist, einen solchen Widerspruch als Partei auszuhalten. Herr Klüsseldorf, wo stehen Sie denn da eigentlich? Auf welcher Seite? Also erstmal will ich diesen Widerspruch auflösen, selbstverständlich. Ich finde, wir machen wir uns gleich hier gerade sehr leicht, anhand von einzelnen Sätzen den zu konstruieren, weil ich erlebe ja viele Debatten auch um aktuelle Politik, nicht so sehr jetzt im Grundsatz, aber das, was wir gerade besprechen. Wir können das gleich belegen, was Sie und gerade ich kann das auch Abrede belegen, wenn ich allein mir anschaue, was Bärbel Baas gerade mit der Sozialstaatskommission vorgeschlagen hat, dann ist das nichts, was auf Ewigkeit vor uns hergetragen wurde in einem SPD-Programm, sondern das sind tatsächlich auch neue Ansätze. Wir sind da total bereit. Sie hat zum Beispiel auch Dinge vorgeschlagen, wie dass man im Renteneintritt sozusagen den Renteneintritt auch gekoppelt macht an der Lebensarbeitszeit und nicht nur an dem Lebensalter, was auch lange in der SPD ein Thema war, was eher nicht zulässig war. Ein Denkverbot war. Also, es ist schon, glaube ich, nicht so einfach, wie Sie das darstellen, dass wir hier zwei Pole hätten, die irgendwie komplett unterschiedlich unterwegs sind. Das gibt es, glaube ich, nicht ganz her. Ja, wir sind halt eher schlichte Gemüter, aber wir müssen es trotzdem so machen, wie wir es halt intellektuell können. Mehr ist leider nicht drin. Deswegen, was wollen Sie zuerst? Klingbeil oder Bärbel Baas? Wo stehen Sie? Suchen Sie das aus. Bei wem sind Sie näher? Auf die Falle falle ich ja jetzt nicht herein. Suchen Sie sich das aus. Nein, ich bin natürlich beiden zugetan. Und ich finde mich in beiden Reden auch wieder. Es gibt Passagen in der Rede von Lars Klingbeil, die ich total spannend finde, wenn er nämlich über das große Thema spricht, über das wir gerade gesprochen haben. Wie nämlich Europa sich positioniert und ob wir es schaffen, diese Stärke, die man vielleicht in diesem Grönland-Moment einmal hatte, auch gemeinsam jetzt zu finden. Und wie wir das hinbekommen als Sozialdemokratie, wie wir ein Treiber sein können, das war zum Beispiel eine total spannende Passage, die wir, glaube ich, schon auch diskutieren müssen. Wir haben eine andere ausgesucht, Lars Mantra Klingbeil. Und bitteschön. Wir wollen Veränderung, wir wollen Fortschritt und der Status quo ist unser Gegner. Lasst uns nach politischen Lösungen suchen, die neue Wege aufzeigen und nicht politische Debatten nach dem Motto führen, einer muss gewinnen und einer verliert. Das ist nicht die Zeit dafür, wenn wir gesellschaftlich zusammenbleiben wollen. Und ja, und das sage ich auch deutlich, und jeder muss das jetzt hören, wir müssen auch in den nächsten Wochen und Monaten Gewissheiten in Frage stellen. So manches Mantra, das wir als SPD vor uns hertragen und wo wir doch aber längst wissen, dass wir neue Antworten brauchen, auch da müssen wir klar sein. So. Und dann? Wir brauchen neue Antworten. Welche? Klar. Welche? Naja, das ist ja... Was sind die alten Gewissheiten, an denen wir nicht länger festhalten dürfen? Das ist ja das, was wir jetzt diskutieren. Deswegen kann ich die jetzt nicht alle runter sozusagen stottern. Okay, nur zwei. Ich fange mal mit dem Thema, was wir in den vergangenen Wochen adressiert haben oder da auch ein Konzept vorgelegt haben, mit der Erbschaftssteuer an. Das ist vielleicht nur ein kleines Thema, aber es hat ja trotzdem große Aufmerksamkeit bekommen. Bisher haben wir immer gesagt, wir bewegen uns zum Beispiel kaum bei dem Thema Freibeträge oder Erleichterung. Und wir machen eine Programmatik, die ganz klar darauf aus ist, wir machen Steuererhöhungen und dann wird schon alles besser. Und diesmal haben wir ein Konzept vorgelegt, was für die allermeisten eine massive Entlastung bietet, was eine massive Erhöhung der realen Freibeträge bedeutet. Und das auch mal aus einer SPD-Position nicht erst als Verhandlungsergebnis, als Kompromissergebnis zu machen, sondern schon als unsere eigene Position, das war schon mal etwas anderes, was man von uns vielleicht vorher nicht so erwartet hätte. Das ist ein Beispiel. Bei der Sozialstaatsdebatte erlebe ich es auch so, dass wir uns viel mehr gerade bewegen bei dem Thema Strukturen als vielleicht sogar der Koalitionspartner, der sehr stark bei dem Thema Leistung unterwegs ist. Wir machen erstmal die eigenen Hausaufgaben. Wir sagen, wir wollen nicht zuerst bei den Menschen kürzen, irgendwie zu schauen, wo noch irgendwo ein Euro zu sparen ist, wo eine Stunde mehr gearbeitet werden kann oder wo man den Zahnarzt wegnehmen kann, sondern wir wollen erstmal an die Sachen, die wir selber verantworten, an die Strukturen ran und da zu überlegen, was können eben neue Antworten sein, nicht immer mehr regulieren, sondern auch Dinge leichter machen. Das ist für die SPD jetzt nicht irgendwie das Prozedere der vergangenen Jahre und Jahrzehnte gewesen. Deswegen, ich finde schon, dass wir uns da gerade in die richtige Richtung bewegen. Ich habe noch kein Denkverbot gehört, noch kein altes Mantra. Das klang ja so wie, da müssen wir jetzt alte Zöpfe abschneiden, das wird richtig wehtun. Aber auch eine Passage, das klang nach Zumutung. Das ist eine Passage aus Lars Klingbeils Rede, die sehr deutlich ist, wo er sagt, wir haben versucht, Dinge immer mit neuen Leistungen zuzuschütten. Immer wenn irgendwo ein Symptom, ein Problem war, haben wir eine neue Leistung in Gesetzbücher geschrieben, Sozialgesetzbücher, genau. In Sozialversicherung. Und dass wir eben sagen, eigentlich wollen wir doch, dass jeder erstmal von seinem eigenen Einkommen leben kann, mit seinem eigenen, das, was er erarbeitet, klarkommen kann, ohne neue Leistungen drauf zu packen. Das ist ja schon etwas anderes, als wir in den vergangenen Jahren gemacht haben. Und da gibt es natürlich auch neue Diskussionsstränge, die wir bisher so nicht geführt haben. Okay. Also ich finde schon, einmal nur, um die Diskussion jetzt einmal richtig aufzumachen, Bärbel Baas nochmal zum Thema, was kann man Menschen eigentlich zumuten? Wir hören einmal kurz rein. Das ist der andere Teil der SPD. Bitte schön. Beim Thema Ideen möchte ich euch auch noch mal kurz auf die politischen Ideen blicken lassen, die so gerade auf dem Markt sind. Abschaffung telefonischer Krankschreibung, Abschaffung Recht auf Teilzeit, Abschaffung Kostenübernahme für Zahnarztbesuche, Abschaffung von Unfällen auf dem Arbeitsweg aus dem Leistungskatalog der Unfallversicherung, mehr private Vorsorge für die Pflege. Das alles ist eine Abrissbirne für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnenrechte. So, Frau Rosenfeld, ist es wirklich eine Abrissbirne für Arbeitnehmerrechte, wenn man sagt, wir lassen das jetzt mit der telefonischen Krankschreibung? Nein. Also ist es eine Abrissbirne für Arbeitnehmerrechte, wenn wir sagen, dass der Rechtsanspruch auf Teilzeit, nur darum geht es. Und auch nur für diejenigen, die nicht Angehörige pflegen, die nicht Kinder erziehen oder die nicht in Fort- und Weiterbildung sind. Und da mal zu hinterfragen, warum brauchen die anderen noch ein gesetzliches Privileg? Warum lässt man nicht Arbeitnehmer und Arbeitgeber das aushandeln? Warum braucht es dafür den Staat? Das ist nicht das Ende der Arbeitnehmerrechte. Und es ist auch nicht das Ende der Arbeitnehmerrechte, wenn, worauf die SPD sich ja tatsächlich im Koalitionsvertrag eingelassen hat, man an die Arbeitszeitregelung rangehen will. Wenn man sagt, man möchte nicht mehr eine tägliche Höchstarbeitszeit, sondern das auf eine Wochenhöchstarbeitszeit tun. All das ist eine Variante von fast schon Klassenkampf, die da aufgemacht wird, die nicht in die Zeit passt. Und Herr Klüssendorf, wenn Sie schon nicht die neuen Antworten, das kann ich auch verstehen, der Programmprozess hat ja jetzt gerade erst begonnen. Aber Lars Klingbeil hat gesagt, die SPD müsse sich unbequeme Fragen stellen. Mhm. Was sind denn die unbequemen Fragen, die diesen Programmprozess begleiten? Nochmal ganz kurz, in diesem Vorstandsbeschluss steht drin, die Erneuerung des Sozialstaats ist kein Kürzungsprojekt. Mhm. Ja. Genau. Meinen Sie das und deswegen so? Finde ich auch das falsch, dass wir jetzt die einzelnen Leistungen, die dort angesprochen werden, dann für sich so genommen irgendwie dann ehrlicherweise ein bisschen kleinreden. Ich finde schon, dass die Vorschläge auch für viele Menschen eine Verschlechterung bedeuten würden. Deswegen sind wir natürlich auch programmatisch. Welche in diese, jetzt konkret? Naja, wenn man zum Beispiel sagt, dass man kein Recht mehr auf Teilzeit hat, natürlich ist das eine Verschlechterung für die Menschen, die von diesem Recht momentan Gebrauch machen. Oder wenn man sagt, dass man eben nicht mehr über die gesetzliche Krankenversicherung eine Zahnarztversicherung hat, dann ist das natürlich eine Verschlechterung für die Menschen, die gesetzlich versichert. Also das bleibt ja nicht alles folgenlos. Diese Vorschläge werden ja gemacht, um gerade Kostendruck zu nehmen. Und das ist ja dann am Ende deswegen sagen was wir heißt, das ja so. Kostendruck zu nehmen. Naja, wenn man an einem Arbeitgeber sagt, du musst nicht mehr an dem Angestellten, und nochmal ausdrücklich ausgenommen, hat Frau Konnemann nicht gesagt. Aber der Eindruck wurde ja suggeriert, das ist mein Punkt. Es ist ja nicht so, dass wir über einzelne Leistungen nur sprechen, sondern wir sprechen ja, und deswegen finde ich das, die Begrifflichkeit des Klassenkampfes ehrlicherweise sogar von anderer Seite hat das eine Berechtigung. Wir sprechen ja darüber, dass im Moment eine Situation da ist, wo alle sagen, es muss sich was verändern. Mhm. Und es werden ausschließlich Vorschläge von der anderen Seite, von Arbeitgebern, von unionsnahen Organisationen, auf dem Rücken der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gemacht. Es wird ja kein einziger struktureller Vorschlag gemacht. Es wird ja nicht überlegt, wie man Effizienzgewinne im System machen kann. Sondern es wird nur geguckt, wo kann ich... Was meinen Sie denn mit Effizienzgewinn im System? Naja, zum Beispiel, dass wir sagen, das ist ja etwas, was wir gerade diskutieren, in dem Ergebnis der Sozialstaatskommission, braucht es eigentlich so und so viele Leistungen oder können wir nicht Leistungen zusammenführen? Können wir nicht auch Ämterstrukturen zusammenführen? Und wir reden darüber, Da fließt ja auch Geld im System rein, die am Ende gar nicht, das Geld kommt ja am Ende nicht bei den Menschen an. Und also wir reden über drei Dinge eigentlich, ne? die Sie da zusammenführen wollen. So, würde mich mal konkret wirklich interessieren. Das, ganz kurz, einmal, damit es die Leute auch verstehen. Also einmal geht es um die Grundsicherung, dann geht es um den Kinderzuschlag und das Wohngeld. So, diese drei Dinge wollen Sie zusammenführen. Das heißt, du gehst nur noch einmal zum Amt, hast einen Ansprechpartner und dann hast du sozusagen alle drei Leistungen Ja, und mir wäre es am liebsten, wenn von den Lebenslagen aus gedacht wird. Und Sie sagen jetzt, da holen wir über sogenannte Effizienzgewinne so viel raus, dass sich das richtig lohnt. Wir sind uns doch beide einig, muss man jetzt auch nicht besonders mathematisch begabt sein, was ich nicht bin, aber das verstehe sogar ich. Wenn Sie das alles zusammenlegen an einer Stelle, dann wird es ja dadurch nicht billiger. Das hängt ja mega viel Infrastruktur dahinter. Das ist ja da nicht hängt so, dass viel Verwaltung dran, naja, dass Sie sagen, Anträge wie viel sparen gestellt, Sie Menschen bearbeiten diese Anträge. Wie viel sparen ich Sie kann dadurch? Das nicht beziffern, wie viel. Das ist ja gerade erst der erste Schritt, dass man diese Wege gehen will. Das ist ja auch nicht morgen umgesetzt, weil das in Deutschland natürlich durch diese Bürokratie auch erstmal ein Riesenaufwand ist, solche Dinge auch wieder zu vereinfachen, umzustellen. Ich will ja nur sagen, das ist ja die Debatte, die wir eben geführt haben. Warum sagen wir, das ist eine Abrissbirne? Warum sagen wir, dass es so nicht geht? Weil alle Vorschläge, die kommen, ausschließlich erstmal an Leistungen ran wollen, die Menschen, die darauf angewiesen sind, bekommen. Und deswegen sagen wir, das kann doch nicht die Lösung sein, dass wir als Politik uns hinstellen. Wir haben mega ausgeklügeltes, bürokratisches System erarbeitet. 1000 Ämter, keine Ahnung wie viele unterschiedliche Leistungen, 700 Leistungen in den Sozialgesetzbüchern und noch mehr. Ich weiß nicht, 12 Sozialgesetzbücher. Und dann sagen wir, ja, aber wir machen es uns jetzt leicht und wir wollen jetzt hauptsächlich erstmal überall bei den Leistungen kürzen und dann sind wir durch mit der Erneuerungsnummer. So funktioniert das doch nicht. Wo lernen wir denn von guten Sozialversicherungssystemen? Dort, wo Dinge einfach sind, wo man nicht alles einzeln beantragen muss, sondern wo aus Lebenslagen heraus gedacht wird. Und da sind eben auch massive Effizienzgewinne drin. Und das ist der Punkt, massive den wir adressieren. Massive Effizienzgewinne. Selbstverständlich. Sie sagen massive Effizienz, wissen aber nicht, absolut, was die Zahl ist. Naja, weil wir ja in diese Debatte gerade einsteigen. Die wurde ja nicht in den vergangenen Jahren. Aber dann können Sie auch nicht massiv sagen. Das kann ja sein, naja, dass das... Naja, wir kennen ja ungefähr, wie viele Ämter es gibt. Wir wissen auch zum Beispiel bei den Krankenversicherungen. Wir haben, ich glaube, 80 gesetzliche Krankenversicherungen. Und die haben alle ihre Infrastruktur, die haben alle ihre Organisation, Administration. Da ist es doch naheliegend, auch sowas mit in den Blick zu nehmen. Ich weiß gar nicht, warum man sich dagegen so versperrt, weil es am Ende doch hilft. Also es nimmt doch dann auch Kostendruck aus dieser Diskussion, indem man sagt, okay, lass uns doch erstmal, die Politik hat eine Aufgabe und die müssen wir eben auch so erfüllen. So, und dann zu überlegen, okay. Wissen Sie, wie viel Deutschland mittlerweile für Soziales ausgibt? Ja, weiß ich. Wie viel? Ein Drittel, die Hälfte ungefähr. Wie viel vom BIP in Billionen gerechnet? Also das BIP ist bei 1, irgendwas. Also ich kannst du jetzt nicht in Zahlen beziffern. Ich weiß, dass Sie das immer gerne machen, aber ich weiß, wie viel die Rente. Man muss doch wissen, wovon man redet. Man muss doch wissen, wovon man redet. Ich glaube 50% Sozialquote, aber korrigieren Sie mich. Aber in Zahlen jetzt, wie viel Billionen für Soziales? Es geht doch um die Reform. Auf die Debatte, also Herr Lanz, da müssen Sie mich auch noch mal einen Satz zu sagen lassen, weil in absoluten Zahlen das zu rechnen, das ist auch immer so ein Trick, womit man nämlich Leute auf die falsche Fährte führt. Warum? Das wird bei der Rente zum Beispiel gemacht und dann stellt man relativ schnell fest, dass aber der Anteil an dem, was der Staat ausgibt, sowohl der Steuerzuschuss als auch das Bruttoinlandsprodukt, total konstant sind. Und jedes Jahr wird wieder von Rekordzahlen gesprochen. Deswegen, ich bin ja Volks- und Betriebswirt, deswegen für mich sind die absoluten Zahlen... Sie darf ich das doch fragen. Genau, hundertprozentig. Die absoluten Zahlen nicht ganz so relevant. Ich kenne meistens die relativen Zahlen, weil da hilft es eben dann weiter zu schauen, weil es dann ja vergleichbar ist. Ansonsten ist es nicht vergleichbar. Okay, wenn wir... Aber also ich steuern Sie die Zahl gerne nochmal nach. Ich glaube, es sind ungefähr 1,3 Billionen. Ja, genau, also 1,3 Billionen. Nur ich für Soziales. Und wenn Sie sagen, Sie sind so verliebt in relative Zahlen. Ja. 92, im Jahr 1992 haben wir ungefähr 35% des Gesamtbudgets für soziale Leistungen aufgewendet. 2024, haben Sie eben schon gesagt, sind wir bei knapp 50%. Ja, was sagt Ihnen das? Das sagt mir, dass wir als Gesellschaft miteinander verabredet haben und nicht nur die SPD, dass wir Leistungen auch ausgeweitet haben. Also wenn ich zum Beispiel an die Pflegeversicherung denke, die war natürlich damals auf einem ganz anderen Level. Und trotzdem haben wir die Situation, dass die meisten Leute 3.000, 4.000 Euro Eigenanteil im Monat für einen Pflegeplatz zahlen. Ja. Und dann bin ich doch nicht der, wenn ich ein sozialdemokratischer Politiker bin und das ernst meine, was die Menschen, die ich da vertreten soll, dann kann ich mich doch nicht hinstellen und sagen, bei euch will ich kürzen. Aber Sie können also sich wo doch soll nicht ich da denn kürzen? Aber sorry. Sie können sich auch der Wirklichkeit nicht verweigern. Andreas Nein, selbstverständlich, Dressel, aber Andreas da muss Dressel ich doch meine Hausaufgaben was, machen. Andreas Dressel? Klar, Finanzsenator von Hamburg. In Hamburg. SPD-Mann? Guter Mann? Klar. Würde ich sagen. Absolut. einer, der nicht auffällt durch lautes Rumkrakehlen, nicht so ein politischer Marketing-Hasardeur, keine lauten Sprüche, aber einer, der sehr kalt rechnet. Und der sagt, wenn ich in Hamburg meine Einnahmen um 2% steigere und gleichzeitig der Bund, das sind dann sozusagen Sie, jetzt nicht Sie persönlich, aber das, was Gesetzgebung in Berlin ist, dafür sorgt, dass die Sozialleistungen um 10% aufwachsen, dann versteht man auch mit Volksschule Hochsauerland, dass das nicht geht. Ja. Da fehlen 8%. Ja. Was sagen Sie ihm? Wir sind ja in der Diskussion genau darüber gerade auch. Und es ist ja auch nicht so. Aber verstehen Sie doch, dass Sie dann irgendwo mal ran müssen. Sie müssen doch irgendwo mal. Ja, wollen wir doch auch. Also das ist ja kein Widerspruch. Es ist ja nicht so, dass uns diese Strukturdiskussion davon befreien, natürlich auch Leistungen sich anzuschauen. Aber mein Punkt ist ja, und der auch meiner Partei und auch meiner Parteivorsitzenden ist, dass es nicht sein kann, dass man diese Debatte nur so führt, dass man sagt, ich kürze euch was weg und dann bin ich durch damit. Ja, aber Sie kürzen ja das gar nichts weg. Das stimmt ja überhaupt nicht. Wir führen ja diese Debatte, dass Sie noch mehr wegnehmen. Nein, ich sage, die Priorität in der Diskussion muss doch erstmal auf dem liegen, was uns allen hilft. Und nicht den Leuten, also ich habe das Pflegebeispiel eben genannt. Wenn ich einen Pflegeplatz jetzt schon mit 3.000, 4.000 Euro Eigenanteil finanzieren muss, was wollen Sie da kürzen? Ganz anderes Thema. Genau, aber es ist Teil dieser Debatte. Und ich finde schon, dass das wichtig ist, das auch mal in den Kontext zu setzen, dass Menschen ja, also da, wo man jetzt kürzen will, da Menschen hinterstehen und nicht einfach nur Zahlen auf einem Reißbrett. Frau Runswert, ist es das, wenn Sie meinen, wenn Sie sagen, ich will so bleiben, wie ich bin, 90er-Jahre-Sound? Also Bärbel Baas hat ja Leistungskürzungen in ihrer Rede ausgeschlossen. Und wenn Sie sagen, das ist ja ein richtiger Satz, man muss ans Strukturelle drangehen, man braucht Strukturreformen. Die Antworten aber, die die SPD bisher gibt oder die in diesem Vorstandsbeschluss jetzt zu lesen sind, zum Beispiel im Gesundheitssystem, da ist die Antwort, wir müssen einfach die Einnahmeseite erhöhen. Das ist keine Reform. Und die Idee ist, dass man nicht nur die gesetzlich Versicherten, die Krankenversicherung finanzieren, sondern man auf Kapitalerträge, Mieteinnahmen, auch eine Abgabe, eine Art Gesundheitssoli würde das ja dann werden, setzt. Jetzt ist aber das Dilemma im Gesundheitssystem, dass es nicht effizient ist. Also kein anderes Land außer die USA geben so viel gemessen an ihrer Wirtschaftsleistung für Gesundheit aus. Trotzdem sind wir bei der Lebenserwartung hier in Deutschland nur im Mittelfeld. Das heißt doch, da läuft etwas verkehrt. Das zuzuschütten, indem man sagt, wir erhöhen einfach die Einnahmen, damit kriegt man das Problem doch nicht gelöst. Und ich habe das Gefühl, es ist der Versuch, Reformen zu umgehen, also die Verführung, neue Einnahmequellen zu finden, verhindert dann, dass ich Reformen machen muss. Und dem ist ja die Große Koalition insgesamt schon erlegen, das haben wir ja erlebt. Naja, wir sind ja erst ein Jahr dabei. Die Schuldenbremse, Sie haben die Schuldenbremse gelockert, bevor überhaupt der Koalitionsvertrag unterschrieben war. Und im Koalitionsvertrag ist dann vereinbart worden, dass alle nötigen Reformen erstmal an Kommissionen weitergereicht werden. Wird gerne noch mal diese Kapital- oder Sozialabgabe, was ist es? Gesundheitssoli würde ich es nennen, Gesundheitsabgabe. Auf alle möglichen Nebeneinkünfte, also Mieten, auch Erträge aus Aktien nehme ich an. Das ist das, was Sie damit meinen, ja? Erstmal, also ich will das nur einmal verstehen. Frau Rosenfeld sehr, aber ich will eine Sache noch richtigstellen. Es ist nicht eine zusätzliche Abgabe, sondern das Ziel bei dieser Abgabe ist, dass sozusagen die Belastungen anders verteilt sind. Weil momentan diskutieren wir immer wieder über Beitragserhöhungen. Und das ist ein gemeinsames politisches Ziel, das auch am Ende aus meiner Sicht auf einer Reform herauskommen muss, dass wir uns diesen Spielraum nicht mit Beitragserhöhungen kaufen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir haben letztes Mal, als ich hier war, viel darüber gesprochen, ob wir die Partei sind, die wirklich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertritt. Ein Beitrag dazu ist, dass eben Lohnnebenkosten zum Beispiel in Form von Kranken- oder Pflegeversicherungsbeiträgen nicht weiter ansteigen, Beiträge nicht weiter ansteigen. Dann zu überlegen, warum gibt es eigentlich in Deutschland mittlerweile, das kann man auch historisch sich anschauen, die Situation, dass Wohlstand und Wertschöpfung viel weniger abhängig ist von Beschäftigung und wir aber Sozialversicherungssysteme haben, die ja massiv darauf ausgelegt sind, dass alles über Beschäftigung finanziert wird, dann zu sagen, wir müssen auch andere Einkommensarten, andere Ertragsarten mit einbeziehen und schauen, wie wir da sozusagen ein Gleichgewicht dann in der angesichts der Wertschöpfung herstellen. Das ist ja etwas, was erstmal, wir haben das ja als Prüfauftrag formuliert, das ist eine Zwischenbilanz unserer Sozialstaatskommission parteiseitig, dass wir uns das ansehen wollen, weil wir eben großes Delta momentan haben. Alles wird auf den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sozusagen abgeladen. Alle Beiträge, die gesamten Sozialversicherungen werden durch die getragen. Und ich meine, das geht weiter. Wenn man einen Kinderarzt zum Beispiel hat, der hat am Wochenende auf, dass diese Infrastruktur vorgehalten wird, zahlen ausschließlich die Beitragszahler aus der gesetzlichen Krankenversicherung. Aber auch private Patienten gehen dahin und nutzen diese Infrastruktur und profitieren von der. Das heißt auch so Vorhaltekosten. Solche Dinge, die müssen eben auch solidarisch finanziert werden. Und das sind Dinge, die einfach momentan nicht gut geregelt sind. Nochmal, 2/3 des deutschen Mietwohnungsmarktes sind ungefähr in der Hand von Kleinsparern. Das sind nicht die großen bösen Vonovias, ja, die wird immer so gerne das Bild von den bösen Miethaien irgendwie gezeichnet. 2/3 ist in der Hand von Kleinsparern. Das heißt, die haben jetzt ihre kleine Mieteinnahme, das haben sie sich mühsam abgespart, weil sie im Alter nicht dem Staat auf der Tasche liegen wollten, erster Punkt. Und zweitens, weil sie das Gefühl haben, dass mit der Rente wird sowieso nicht so richtig reichen. Ich spare mir diese Wohnung ab und kriege daraus ein bisschen Miete und mit dieser Miete bestreite ich dann unter anderem meinen Lebensabend. Darauf wollen Sie jetzt noch mal eine Abgabe? Naja, mit Entlastung auf anderer Seite. Ja, ganz kurz. Also das ist ja Ich rede jetzt von dem Kleinsparer, der hat diese Wohnung. Der Kleinsparer ist für mich Der zahlt die Steuer für diese Mieteinnahmen und dann zahlt er obendrauf noch mal eine Abgabe. Genau, und der Kleinsparer ist für mich ja überhaupt nicht die Zielgröße, die da große Belastungen erfahren soll, sondern es geht natürlich schon darum, große Kapitalflüsse, also wirklich eher da zu schauen, wo wir momentan einfach gar keine Beteiligung an unserem solidarischen System haben. Das heißt, die Kleinsparer sind es nicht? Naja, wir schauen uns das ja jetzt konkret an und überlegen sicherlich auch, das ist ja, wie gesagt, wir haben diese Bestandsanalyse gemacht, wir haben jetzt in unseren Zwischenbericht geschrieben, dass wir uns genau dieses Thema anschauen wollen. Es ist ja kein fertiges Konzept, wir haben weder Zahlen präsentiert, noch haben wir schon über Freibeträge Ähnliches gesprochen. Es ist ja für uns erstmal ein Auftakt hin zu dieser Diskussion. Wir haben lange Zeit sehr, sehr stark die Bürgerversicherung als das Modell gehabt, Erwerbstätigenversicherungen, das alle einbezahlen. Das ist auch etwas, was uns natürlich immer noch sehr, sehr bewegt. Aber zu schauen, diesen Missstand, ist ja eine Tatsache, die ich gerade beschrieben habe, dass eben ganz viel Wohlstand, Wertschöpfung erarbeitet wird ohne Beschäftigung und dementsprechend einfach dort ganz viel an der solidarischen Finanzierung vorbeigeht. Das ist das Thema, was wir adressieren wollen. Ich bin nicht dabei, dass ich damit Kleinsparer sozusagen ans Leder will. Die sind aber 2/3 derer, die schon Wohnungen klar haben. Deswegen, wir müssen schauen, welche Lösung man dafür findet. Aber dass man den Gedanken nicht mehr zulässt. Also warum soll ich den Gedanken nicht zulassen? Das ist interessant, wenn es darum geht, was wegzunehmen, da lassen Sie den Gedanken immer zu. Wenn es darum geht, was zu sparen, da weisen Sie den Gedanken weit von sich. So ist es überhaupt nicht. Doch, hat ja heute Abend jeder mitgekriegt. Ich habe da eine Position zu, ich lasse den Gedanken zu, aber ich ärgere mich, dass eben andere immer nur auf Kosten der arbeitenden Mitte ihre Vorschläge machen. Und das ist eben überhaupt nicht unser Ansatz. Wo beginnt das dann? Also der hat diese kleine Wohnung, der bezahlt dann keine zusätzliche Sozialabgabe. Nein, ich kann es nicht beantworten. Sie haben das Papier gelesen, da sind 3 Sätze dazu drin. Wenn man mit sowas rausgeht, Debatte anzustoßen. Die Leute sehen das doch, sie wollen eine Debatte anstoßen. Nein, ja, selbstverständlich. Das ist ja ein Zwischenbericht einer Kommission, die sich damit beschäftigt. Und es kann doch nicht sein, dass wir einfach das so hinnehmen. Also ich meine, die Alternative dazu ist zu sagen, okay, dann machen wir Beitragserhöhungen. Oder wir kürzen halt bei den Leuten. Das kann doch keine Antwort sein. Da ist jemand da draußen, der hat 2.400 Euro netto als Beispiel. Dann hat er nochmal 800 Euro Einnahmen durch eine Mietwohnung. All das versteuert der mit, weiß ich, 40%+. In Steuer und Abgaben. Ja, genau. Ist dann quasi weg. Die Steuer ist ja geringer. Und dann kommt auf diese 800 Euro, die er ohnehin versteuern muss, aus seiner kleinen Wohnung, kommt noch mal eine Abgabe obendrauf. So habe ich das doch verstanden. Überhaupt nicht. Genau, aber die Überlegung ist dann ja, die Beiträge dafür zu senken. Also das ist ja unsere Motivation dahinter, ist, die Beiträge zu entlasten. Das ist ja die Motivation dahinter. Und dann würde er ja nicht mehr zahlen. Ich rede über diesen einzelnen Menschen. Ja, genau, er würde ja nicht mehr zahlen. Weil wenn wir an der einen Seite diese Abgabe auf alle Dinge einführen und auf der anderen Seite Beiträge senken, dann würde er ja nicht netto mehr zahlen. Es ist eine Überlegung. Das ist dann jetzt, Frau Rosenfeld sagt gerade zu Recht, linke Tasche, rechte Tasche. Aber ja nicht für jeden, weil natürlich die große Mehrheit der Deutschen eben keine Mieteinnahmen haben, sondern Miete zahlen. Aber das ist natürlich ein Riesenunterschied. Also Sie sprechen gerade davon, dass zwei Drittel, oder ich glaube, Sie hatten zwei Drittel gesagt, der deutschen Mietwohnung von Kleinsparern vermietet wird. Ja, aber ich glaube, 60-70% der Deutschen sind erstmal grundsätzlich Mieter. Die haben gar kein Eigentum und in den allermeisten Fällen und kriegen keine Mieteinnahmen. Das heißt, haben Sie kein Gerechtigkeitsstörungsempfinden? Ich meine, das sind, sind doch keine miesen Erzkapitalisten. Nein, überhaupt nicht. Sage ich doch auch gar nicht. Sondern das sind doch Leute, die waren tüchtig und haben sich was vom Mund abgespart. Und ich habe super Respekt dafür, dass sie das geschafft haben. Und ich will die nicht stärker belasten, aber ich will, dass es eine Gerechtigkeit... Nein, ich will, dass es eine Gerechtigkeit gibt gegenüber denen, die arbeiten gehen, weil die momentan alles ausbaden müssen. Alle Last wird auf den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern abgewälzt. Frau Rosenfeld, überzeugt Sie? Überzeugt mich nicht. Das eine sind Mieteinkünfte, das andere sind Einkünfte, Kapitaleinkünfte aus Aktien. Und Jörg Kukies, SPD-Finanzminister in der letzten Regierung, hat über genau solche Vorschläge, Sozialversicherungssysteme über Abgaben auf Kapitalerträge oder Mieteinkünfte zu finanzieren, gesagt, das sei verheerend. Man habe den Deutschen jetzt gerade wieder beigebracht oder Zutrauen in Aktien als private Vorsorge gegeben. Und jetzt solche Vorschläge seien da kontraproduktiv. Und Lars Klingbeil als Finanzminister führt jetzt ein die Frühstartrente, wo es um Aktienanlagen geht, will die Riester-Rente reformieren. Und dann geht man gleichzeitig hin und sagt, darauf wird aber jetzt auch noch eine Abgabe erhoben, um das um das Gesundheitswesen zu finanzieren. Das halte ich mit Jörg Kukies Worten gesprochen für verheerend. Ich könnte noch jemanden zitieren, der auch schon häufiger hier in der Sendung war. Einer, der sich wirklich auskennt, was Sozialsystem angeht. Martin Werding, einer der Wirtschaftsweisen. Der davor warnt und sagt, mit der Einführung einer solchen Gesundheitsabgabe würde man aus der heutigen Sozialversicherung ein Steuertransfersystem machen, das die bereits bestehende Umverteilung noch mal massiv ausweitet, viele sonstige Formen der finanziellen Vorsorge belastet und vom eigentlich bestehenden Reformbedarf ablenkt, damit man es nicht strukturell anpacken muss. Den letzten Teil finde ich besonders mies, weil es natürlich überhaupt nicht ablenkt. Also es ist ja, warum sollten wir die Diskussion, die sonst um den großen Reformbedarf in unseren Sozialversicherungen ja auch gerade geführt wird, warum sollten wir die damit ad acta legen? Naja, das tut ja ehrlicherweise auch wirklich keiner. Also das ist ja eine Unterstellung, die nicht stimmt. Und übrigens im Rentensystem, da gibt es Steuerzuschüsse, die sehr, sehr gut funktionieren seit vielen Jahrzehnten. Der Beitrag in der Rente ist absolut stabil. Die Leute werden nicht zusätzlich belastet. Weil immer mehr Gelder aus dem Bundeshaushalt in dieses System fließen. Das ist einfach nicht und korrekt. Das Rentensystem ist doch nicht erfunden worden. Es ist ein Umlagesystem und es ist nicht im Sinne des Erfinders, dass es mit immer höheren Milliardenbeträgen aus dem Bundeshaushalt bezuschusst wird. Es trägt sich eben nicht mehr selber. Und wenn man, was Sie sagen. Weil die absoluten Summen natürlich steigen, aber der Anteil im Bundeshaushalt ist konstant. Das, was Deutschland für die Rente ausgibt, ist konstant. Und da lasse ich mich auch nicht... Ich finde das wirklich einfach falsch dargestellt, weil es natürlich auch ganz viel Vertrauen kostet, wenn man das immer wieder wiederholt. Aber Sie stimmen doch mit mir überein, dass das Rentensystem nicht so angelegt gewesen ist, dass es dauerhaft aus Steuermitteln bezuschusst werden muss. Das war nicht der Sinn des Rentensystems. Es erfüllt ja momentan auch mehr Aufgaben als ursprünglich veranlagt. Das ist eben der Preis dafür. Weil wir zu viel versprochen haben. Weil in einer Demokratie Menschen gemeinsam entschieden haben, dass es zusätzliche Leistungen gibt, die eben versicherungsfremd sind, die man dann auch durch Steuergelder bezahlen muss. Letzte Frage in dem Zusammenhang. Mit wie viel Geld bezuschussen wir die Krankenkassen jedes Jahr? Ungefähr? Weiß nicht. Haben Sie eine Idee? Nee, sagen Sie. Ich weiß nicht. Über 13 Milliarden? Ach so, klar. Sorry. Sie wissen das. Ja, wegen der Bürgergeldempfänger. Genau. Ja. Und warum? 12, glaube ich. Ne? Und warum? Ja, 12, 13. Ja. Und warum geben wir den Krankenkassen jetzt nochmal einen zinslosen Kredit über 2 Milliarden? Warum? Na, ich würde am liebsten, ich habe das von Weil die so pleite sind, Carsten, dass das ganze System kurz davor ist, zusammenzubringen. Ich habe es von Carsten Lindemann auch gehört. Er hat am Sonntag ja auch gesagt, uns wäre es am liebsten, dass man diese 12 Milliarden nicht durch diese Mittel finanziert, sondern dass man sozusagen da auch eine Lösung für findet. Ich höre nur keine Finanzierungsvorschläge. Das gehört auch zur ehrlichen Debatte dazu. Man kann sich ja auch nicht hinstellen und einfach sagen, das muss anders gelöst werden. Und es gibt keinen Finanzierungsvorschlag. Und dementsprechend finde ich schon in Ordnung, dass wir zumindest Man kann sich daran reiben und man kann das auch weiter diskutieren. 16 Milliarden aber eine Debatte führen, die am Ende ja auch dafür sorgt, dass es eine Stabilität gibt. Ich will am Ende nicht dabei rauskommen und sagen, ich muss wieder Beiträge erhöhen und am Ende müssen das die Leute, die jeden Tag arbeiten gehen, zahlen. Das ist einfach, also wenn das die SPD-Position wäre, dann hätten wir wirklich ein großes Problem. Okay, und Sie glauben auch mit Blick auf das, was Veronika Grimm hat letzte Woche hier gesagt, wir werden schon 2029, das ist quasi morgen, die Situation haben, dass wir den gesamten Bundeshaushalt, das sind über 500 Milliarden, die werden wir ausgeben für Soziales, Verteidigung und Zinslast, Zinsdienst. Ja. Das war's. Ja. Noch keinen einzigen Euro davon zurückgezahlt. 2029. Ja, wir haben keine Zeit. Deswegen dieses Jahr. Und müssen wir sparen oder nicht? Oder auch das nächste Jahr. Selbstverständlich müssen wir mit dem Geld, was wir haben, besser umgehen. Hundertprozentig. Okay. Aber das bedeutet nicht, dass ich als allererstes an die Leistung rangehe. Und übrigens, weil ich das nur vorhin kurz angesprochen habe, ich finde auch, dass unsere aktuelle Finanzierung unseres Bundeshaushaltes und auch der Länderhaushalte auch noch große Gerechtigkeitslücken aufweisen. Also okay, sich hinzustellen und sagen, wir haben sozusagen momentan eine gute Finanzierung. Man darf nur, man muss jetzt nur über die Ausgabenseite sprechen. Man darf nicht über die Einnahmenseite sprechen, finde ich auch schwierig, weil wir eben ein großes Ungleichgewicht haben zwischen denen, die Einkommensteuer zahlen, Umsatzsteuer zahlen und den großen Vermögen, die momentan eben gar nichts beitragen. Wir sollten dieses Thema noch bei anderer Gelegenheit weiter vertiefen. Wir werden es müssen, fürchte ich, weil Deutschland muss irgendwie wettbewerbsfähig werden. Und da sind wir an dem Punkt leider nicht gut. Wir haben auch deswegen so katastrophal viel Schwarzarbeit, weil Arbeit einfach viel zu teuer ist. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit sage. Wir kriegen das nicht in den Griff. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.